Oh. Bom dia, Bom, Dani. guten Morgen, Daniel. Olha o que isso, você está bem? Wie geht es dir? Geht mir gut. Grandemente? Não, tudo Tá bem. bom. Good morning, people. Guten Morgen, Leute. He is here. He's a genius. Er ist ein Genie. He's here. He had a very Bom tiring, he had a dia. very tiring trip. Er hatte eine sehr ermüdende Reise. So last night he only slept for 1 hour. Und die letzte Nacht hat er nur eine Stunde geschlafen. So no, this night, the night Also before. nicht diese Nacht, sondern die andere. But I'm sure you missed him, didn't Aber you? ich bin sicher, ihr habt ihn alle vermisst, oder? You know, when I was young in Austria and when we preached the gospel. Wisst ihr, als ich jung war und in Österreich und das Evangelium predigte? All of young people got saved in a very short time. Und viele junge Leute wurden errettet in sehr kurzer Zeit. I experienced a very strange phenomenon. Und ich habe etwas sehr Merkwürdiges erlebt dort. That how a shift in priority comes. Wie eine Veränderung der Prioritäten kommt, when you fall in love. wenn man sich verliebt. You know, those people who always needed to go to bed at night, certainly they had time until 3 in the morning. Und all diese Leute, die immer früh ins Bett mussten, hatten auf einmal bis 3 Uhr morgens Zeit. I've learned, understand, Und ich habe gelernt, das zu verstehen, that, those things are important. dass diese Dinge auch wichtig sind. So we need to find a way for Daniel to, I don't know how to do that, but we'll find. Und wir finden einen Weg für Daniel. Ich weiß noch nicht genau wie, aber wir werden ihn finden. All night to his lady and still be productive during the. Dass er die ganze Nacht zu seinem Mädchen sprechen kann, aber immer noch produktiv sein kann während dem Tag. But anyhow, people missed you. Aber ja, die Leute haben dich vermisst. Oh, somebody just wrote for them. Ja, jemand hat gerade geschrieben, für sie bin ich der Apostel Paulus in der Gegenwart, aber ich akzeptiere das nicht. Like that. Ich denke nicht so über mich, aber danke. I see myself as Reinhard. Ich sehe mich selber als Reinhard, Very, very simple guy. ein ganz einfacher Mann, Has a incredibly passion to see the truths that we were robbed of restored. der eine große Leidenschaft hat, zu sehen, wie die Wahrheit, die uns geraubt wurde, wiederhergestellt wird. And the more I get to know the true God, the more I get passionate about him. Und je mehr ich diesen echten Gott, diesen wahren Gott kennenlerne, umso mehr werde ich leidenschaftlich. This morning I was thinking about a scripture that's a very powerful scripture, but very simple. Und heute Morgen habe ich über eine Schriftstelle nachgedacht, die ganz einfach, aber sehr kraftvoll ist. Paul talks in 1 Timothy chapter 2. Paulus spricht im 1. Timotheus Kapitel 2. And it's the scripture where he says in verse 5. Im Vers 5 sagt er, Vers 5. He says, there is only one God, there is just one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. It's very interesting. The context talks about prayer. Und ist ganz spannend, weil der Kontext hier spricht über Gebet It talks about intercession. und über Fürbitte. You know, as I did a study on what prayer looks like in the New Covenant. Und wisst ihr, als ich darüber studiert habe, wie das Gebet im neuen Bund It's funktioniert, clear understanding that we have learned to pray wrong. da kam ich zu diesem klaren Verständnis, Erkenntnis, dass wir falsch ge gelernt haben zu beten. You know, we always have tried to use prayer as something to get something from God. Wisst ihr, wir haben das Gebet immer benutzt, um etwas von Gott zu kriegen. I remember last year when the COVID began to spread. Ich erinnere mich letztes Jahr, wo der Covid angefangen hat. Actually was the time when I also did my 19-hour teaching on the prayer. Und das war genau um diese Zeit rum, wo ich diese 19 Stunden aufnahm, wo ich über Gebet und Fasten sprach, aber es nur auf Englisch, Portugiesisch. Ask me the question. Und so viele Leute haben mir diese Frage gestellt. If what you say is true, Reinhard, wenn das, was du sagst, wahr ist, then what about all these Every other preacher basically in the world who says the opposite of you. Denn was ist mit all diesen anderen Predigern auf der ganzen Welt, die das Gegenteil sagen von dem, was du sagst? I said, well, I'm not here to defend myself. Und ich sage, ich bin nicht da, um mich zu verteidigen. But I will show you that it's not gonna work. Aber ich werde euch zeigen, dass das nicht funktioniert, was sie sagen. Use 2 Chronicles 7, verse 14. Alle gebrauchen diese Schriftstelle im 2. Korinther 7, 14. People who are called by my name will humble themselves and pray. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigte sich und sie beteten. Turn from the wicked way, then I will heal their land. Und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so werde ich es vom Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und die Leute sagten, wenn wir beten und fasten für diesen Covid, dann wird das aufhören. But it didn't stop. Aber es hat nicht aufgehört. So all over the world, people called fastings and praying against the COVID, and the COVID got... Also auf der ganzen Welt wurde zum Fasten und Beten ausgerufen, dass dieser COVID stoppt, und er ist schlimmer geworden. So denk darüber nach. What have we done? Was haben wir getan? We have approached... I'm gonna shock you, ich werde euch schockieren, Leute. We have approached God outside. The finished work of the... Wir haben uns Gott genähert, aber außerhalb dem vollbrachten Werk am Kreuz. We thought that it's our intercession that causes God to intervene. Wir haben gedacht, dass es unsere Fürbitte ist, die macht, dass Gott eingreift. We thought that if we pray hard enough, our nation should change. Und wir haben gedacht, dass wenn wir genug beten, dass dann unsere Nation sich verändern wird. So look what we have done. Also schaut, was wir gemacht haben. 2 Chronicles 7, verse 14 is not for us people. That's an old covenant scripture. 2. Chronicles 7, 14 ist nicht für uns Leute. Das ist vom alten Bund her. We are not supposed to even approach God like Und that. Wir sollten uns gar nicht so Gott nähern. Do you know, people who use this Bible verse to motivate others to pray, and I did that, I remember, 39 years ago, I preached about it. Und wisst ihr, Leute, die diesen Bibelvers benutzen, um andere zu motivieren, zu beten, und ich habe das getan. Ich erinnere mich, vor 39 Jahren habe ich das genauso getan. Ich habe darüber gepredigt. So, I'm embarrassed today about it. Und heute schäme ich mich ein bisschen dafür. Aber deshalb verstehe ich auch, wenn die Leute das tun, weil sie das vollbrachte Werk am Kreuz nicht verstehen. Look at this important... Aber schaut mal diese wichtige Wahrheit an. Wir nehmen einen individuellen Bibelvers aus dem Kontext raus und bauen eine Doktrin rundherum, weil wir das vollbrachte Werk am Kreuz nicht verstehen. Und was tun wir? Pray, intercede. Und wir beten und fasten. And as we pray hard enough, God will look at us and say, wow. Yep. Well, good enough prayer. Let's stop the pandemic. Und wenn wir genug beten, dann schaut uns Gott an und sagt, wow, du hast gut gebetet, jetzt werden wir diese Pandemie stoppen. Yeah. First of all, the pandemic has nothing to do with God. Aber erstens, diese Pandemie hat nichts mit Gott zu tun. He has given the world, the earth, into the hands of the man. Weil er hat diese Welt, die Erde, in die Hände der Menschen gegeben. But secondly, und zweitens, what is the context of Paul saying, I want, first of all of us to pray? Was ist der Kontext, wo Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle betet? For kings, for authority, für Könige, für die Autorität. Do intercession. Und Fürbitte leisten. So, do you know what the context is? Wisst ihr, was dieser Kontext ist? Was ist der Kontext zu tun? It is not God intervening and fixing the problems of this earth. Es ist nicht, dass Gott eingreift und die Probleme dieser Welt löst. Look what it says in 1 Timothy chapter 2. Aber schau, was es sagt im 1. Timotheus 2. When he says, therefore, first of all, I want supplication, prayers, intercession, and giving thanks be made for all men. Wenn er sagt, so ermahne ich nun, dass man von allen Dingen Bitte, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringt für alle Menschen. For kings and everybody who are in authority. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. But he's telling us why he wants these prayers to happen. Aber er erklärt uns auch, wieso er möchte, dass wir die so beten. We can live a quiet life. So dass wir ein stilles Leben führen können. Because God wants everybody to be saved. Weil Gott möchte, dass alle errettet werden. Look what we have done. Und schaut, was wir gemacht haben. We've taken this scripture and says God needs to be convinced to save people. Wir haben diese Schriftstelle genommen und gesagt, ja, Gott muss überzeugt werden, um die Leute zu erretten. Do you see that? Habt ihr das gesehen? Oh, God wants everybody to be saved. So let's pray. Ja, Gott möchte ja, dass alle errettet werden, so lasst uns beten. But the context is, you can't take verse 5 out in the Bible. It doesn't make sense anymore if you do. Aber der Kontext, ihr könnt nicht einfach der Vers 5 daraus nehmen und eine Theologie rundherum bauen. Wir haben das gemacht. Prayer is to convince God to save all people. Wir haben gedacht, Gebet ist, um Gott zu überzeugen, alle Menschen zu retten. Aber das ist nicht so. Schaut. The point behind this is that God already desires everybody to be saved. Die Tatsache, der Punkt hinter all dem ist doch, dass Gott schon möchte, dass alle errettet werden. If God wants everybody to be saved, does God still have to be convinced to save people? Und wenn Gott ja alle erretten möchte, muss er immer noch überzeugt werden, um alle zu erretten. Denk darüber nach. If you think that intercession is to convince God to save people, then explain to me. Wenn du denkst, dass Fürbitte ist, Gott zu überzeugen, die Leute zu retten, dann denk mit mir. If God number one has the desire for everybody to be saved, wenn ja Gott den Wunsch hat, erstens, dass alle gerettet sind, number two, und zweitens, if God fixed the problem through Christ Jesus, the only mediator, wenn ja Gott dieses Problem gelöst hat durch Jesus Christus, unser einziger Mittler, why do we still think our prayer has to do with convincing God to do something that He has already settled? Wieso glauben wir dann immer noch, dass Gebet damit zu tun hat, ein Problem zu lösen, das er schon längst gelöst hat, eine Lösung gegeben hat? So you see the context? Also seht ihr diesen Kontext? First of all, God desires it. Also erstens, Gott wünscht es sich. Secondly, God has resolved it in Christ Jesus. Und zweitens, Gott hat dieses Problem in Jesus Christus gelöst. Look. Schau. There is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Who already gave himself as the ransom for everybody. Der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. And now Paul says, therefore I'm appointed to be a preacher and an apostle. Und dann sagt Paulus, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. So God resolved it through Jesus. Also Gott hat das Problem durch Jesus Christus gelöst. He said, Paul, you go and tell everybody. Und Gott sagt dem Paulus, geh und verkündige allen. It's my desire that what I've done on the cross will be experienced by every single. Dass es mein Wunsch ist, dass das, was am Kreuz geschehen ist, von allen erlebt und erfahren wird. Do you know the mistake that the church has made over centuries? Aber wisst ihr, der Fehler, der seit Jahrhunderten von der Gemeinde begangen ist? Understood that there is only one mediator. Wir haben nicht verstanden, dass es nur ein Mittler gibt. There's one God and one mediator. Da gibt es ein Gott und ein Mittler. How many mediators? Wie viele Mittler? One. Einer. Who is the only mediator? Und wer ist dieser einzige Mittler? It's the man, Jesus Christ. Der Mensch Jesus Christus. Today, most Christians have a whole number of mediators. Aber heute haben die meisten Christen einige Mittler oder viele Mittler. Today, our mediator is being faithful to the church. Weil heute ist unser Mittler treu in die Gemeinde zu gehen. Today our mediator has become to go to an institution. Oder unser Mittler ist, dass wir in eine Institution gehen. Today our mediator has become a guy who's called pastor. Oder ein Mann, der unser Pastor ist, ist unser Mittler geworden. Today our mediator has become prayer. Unser Mittler ist das Gebet geworden. Oder so, our mediator has become fasting. Und unser Mittler ist das Fasten geworden. We have placed so many people and so many things between God and us. Wir haben so viele Sachen und Personen und Dinge zwischen Gott und uns gestellt. No wonder we can't hear him because we hear the noise of all those other mediators. Ja, klar können wir ihn nicht hören, wenn wir nur den Lärm von all diesen anderen Mittlern hören. Porque nós continuamos ouvindo o som, o barulho de todos esses outros mediadores. How many messages do I get constantly? Wie viele Nachrichten bekomme ich täglich? My pastor told me I need to do this. Can you help me to figure out what God wants me to do? Ja, mein Pastor hat gesagt, ich soll dies oder jenes tun. Kannst du mir helfen, herauszufinden, was Gott möchte, dass ich tue? I can't. Nein, kann ich nicht. So, you know why I can't? Wisst ihr, wieso ich das nicht kann? So, because no matter what God is saying, you cannot hear it because you've put another mediator between God and you. Weil egal, was Gott sagt, du kannst nicht hören, weil du einen anderen Mittler zwischen dir und Gott gestellt hast. I have it in my heart to go into this, but my church teaches that. Can you help me find out what God really wants me to do? Ich hatte auf dem Herz, das zu tun, dorthin zu gehen, an meine Gemeinde, predigt dies oder jenes, und kannst du mir herausfinden, was ich machen soll? I can't. Nein, kann ich nicht. Because you would not even hear God, because you've put another mediator between you and God. Weil du Gott nicht hören kannst, weil du einen anderen Mittler zwischen dich und Gott gestellt hast. So what have we done? Also was haben wir getan? We filled our lives with mediators. Wir haben unsere Leben mit Mittler gefüllt. They are things, they are people, they are attitudes. Und diese Mittler sind Dinge, Personen und Haltungen. Many attitudes that have actually removed Jesus Christ from the center. Wir haben so viele Haltungen, die eigentlich Jesus Christus vom Zentrum weggespickt haben. Und wenn du verstehen würdest, in Christ Jesus, everything has been resolved. Dass in Christus Jesus alles gelöst wurde. We would finally come to a place of true peace. dann würden wir endlich an diesen Ort von echtem Frieden in unserem Herzen kommen. Do you know, a lot of people have put ourselves as a mediator between ourselves and God. I know that sounds crazy, but I will show this to you. Wisst ihr, viele Leute haben sich selber als Mittler zwischen sich und Gott gestellt. Ich weiß, das tönt ein bisschen verrückt, aber ich werde euch das erklären. Look. Schaut. Reinhard, this is what I want to do. Reinhard, schau, das ist, was ich tun möchte. Do you think God will like that? Und denkst du, Gott wird das gefallen? What a question is that even? Was ist das schon für eine Frage? Do you know, if you come to God outside of Jesus and with your own desire, wisst ihr, wenn ihr außerhalb von Jesus zu Gott kommt mit euren eigenen Wünschen, wisst ihr, was passiert? You are now the mediator between you and God. Du wirst nun der Mittler zwischen dir und Gott. Doesn't work. Aber doch, das funktioniert nicht so. Because there's only one who is allowed to have this place, and his name is Jesus. Weil es nur einer gibt, der dem es erlaubt ist, diesen Platz zu haben, und sein Name ist Jesus. You know, the more I think about this, the more I realize how Christianity, in sadness, has done the things that all the other religions have done. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr realisiere ich, dass das Christentum genau das gemacht hat, das alle anderen Religionen machen. The only difference is, we believe that we go to heaven by faith. Der einzige Unterschied ist, dass wir glauben, dass wir bei Glauben in den Himmel kommen. Many Christians don't even believe that. Aber viele Christen glauben nicht mal das. They believe they go to heaven by their good work. Sie glauben, dass sie in den Himmel kommen durch ihre gute Werke. But that's not what's gonna happen. Aber das ist nicht, wie es passieren wird. So look how far we have deviated from the original message. Also schaut, wie weit wir von der originalen Nachricht, der richtigen Nachricht vom Evangelium abgewichen sind. The first 100 years the church was pure and the message was pure. Die ersten 100 Jahre war die Gemeinde rein und die Nachricht war rein. And the Galatians already got already messed. Also ja klar, die Galater, die haben da auch schon durcheinander gemacht. Really added their own works and their own stuff. Und sie haben da schon ihre eigenen Sachen dazugefügt. So I will do what I can do to bring Christianity back to the simple solution, which is called Jesus. Aber ich werde alles daran setzen, um das Christentum zurück zu der Wahrheit zu bringen, der einzigen Lösung, die Jesus Christus. Once we come to this place where there's one mediator and he's the one who connects us with the Father every moment of every time. Und wenn wir wieder an den Ort zurückkommen, wo es einen Mittler gibt, der uns immer mit seinem Vater verbindet. You know what's gonna happen? Wisst ihr, was passieren wird? We live a life that radiates the life of Jesus. Wir werden ein Leben leben, dass das Leben Jesu nur so ausstrahlt. I'll give you another little thought. Und ich möchte euch einen anderen kleinen Gedanke geben. You remember that I was talking lately about the Garden of Eden and what happened? Erinnert ihr euch, dass ich vor kurzem über den Garten Eden und was dort passiert ist geredet habe? It's very interesting that there were two trees in the middle of the garden. Und es ist doch schon spannend, dass es zwei Bäume gab, da in der Mitte des Gartens. The Bible actually says that both of them were in the middle, so they must have been right next to each other. Und die Bibel sagt, dass beide in der Mitte gewesen seien. Das bedeutet, dass beide nebeneinander standen. One of them was the knowledge of good and evil, and the other one was the tree of life. Einer davon war der Baum des Lebens und der andere der Baum des Erkenntnis des Guten und Bösen. So God did not want them to eat from the knowledge, the tree of the knowledge of good and evil. Also Gott wollte nicht, dass sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen saßen. But he actually wanted them to eat from the tree of life. Aber er wollte, dass sie vom Baum des Lebens saßen. How do you know that? Wieso wissen wir das? He said, I command you to eat from every tree except one. Er sagte, ich möchte, dass ihr von allen Bäumen isst, außer einem. Well, everyone includes the tree of life. Alle, also alle bedeutet auch der Baum des Lebens. The tree of life is the life that comes from Jesus. Und der Baum des Lebens ist das Leben, das von Jesus kommt. That's what he represents. Und das ist, was dieser Baum repräsentiert. As long as we eat from Jesus as the only mediator. Und wenn wir also nur von Jesus als der einzige Mittler essen, what's gonna happen? Was passiert dann? We will experience the true life that God wants us to experience. Wir werden dieses richtige, dieses echte Leben leben, das Gott möchte, dass wir erfahren. Leben im Überfluss. Life in peace. Leben im Frieden. Life in joy. Leben in Freude. Yeah. A life where we are not running around trying to fix everything. Und ein Leben, wo wir nicht umherrennen und versuchen, alles zu reparieren. A life where the core question in our hearts are settled. Ein Leben, wo diese größte Frage in unseren Herzen einfach zur Ruhe kommen. The core question in every one of our hearts is this: Why am I here on this earth? Und eine der wichtigsten Fragen in unserem Leben, in jedem einzelnen von uns, ist: Wieso bin ich da? Well, we're here for Jesus. Wir sind da für Jesus. So what happens today in practice in most Christians? Also was passiert heute im Praktischen mit den meisten Christen? Every day we eat from the tree of the knowledge of good and evil. Jeden Tag essen wir von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Jeden Tag. No, Rainer, I don't do that. Nein, das tue ich doch nicht. If you don't do that, why do you send me all the messages? Aber wenn ihr das nicht macht, wieso sendet ihr mir all diese Nachrichten? Can I drink beer? Kann ich Bier trinken? Yeah. Can a Christian have a glass of wine with me? Kann ein Christ manchmal ein Glas Wein trinken? Can I watch this movie? Kann ich diesen Film anschauen? Can I listen to this? Kann ich diese Musik hören? Can I do this? Can I do that? Can I do the other? Kann ich das oder jenes oder das tun? Or do I have to pay that? Oder muss ich Zehnten zahlen? All of these questions show that we are eating from the wrong tree. All diese Fragen zeigen, dass wir vom falschen Baum essen. From the wrong tree. Wieso essen wir vom falschen Baum? But that's what human nature has done since the time of Adam and Eve. Ja, das ist das, was die Menschheit getan hat seit Adam und Eva. Look, schaut mal. This question should never even be asked. Diese Frage sollte nie gestellt werden müssen. Do you know why you should never ask this question? Und wisst ihr, wieso diese Frage nie gestellt werden sollte? Because the question originates from the same tree. Is it good or is it bad? Weil diese Frage kommt vom selben Baum. Ist es gut oder ist es schlecht? That question needs to be finally removed from the heart of a Christian. Und diese Frage sollte von jedem Herz jedes Christen weggenommen werden. Und Paulus hat das verstanden. Here's what Paul said. Paulus hat gesagt, Paulus, I can do anything. Ich kann alles. Ich bin ja frei. Not everything edifies me. Not everything brings life. Aber nicht alles stärkt mich und nicht alles tut mir gut. Here's how I've settled this question, Mel. Also hier ist, wie ich diese Frage in meinem eigenen Leben beantwortet habe. If I have a beer when I sit in the pool with my friend. Wenn ich ein Bier trinke, wenn ich am Pool sitze mit Freunden, I'll ask if it's good or bad. Dann frage ich nicht, ob es gut oder schlecht sei. I said, does it bring life? Sondern ich frage, bringt das Leben? Would Jesus be sitting in this pool with me enjoying this beer? Und würde Jesus da mit mir im Pool sitzen und so ein Bier trinken? Well, he would one. Ja, er würde ein Bier. But he wouldn't 10. Aber er würde nicht 10 Bier trinken. Will I drink 10? So würde ich 10 trinken. No, because it doesn't bring life. Nein, weil das bringt kein Leben. Not because it's bad. No. Und nicht, weil es schlecht it doesn't bring life. Ist. Aber es bringt kein Leben. It's not healthy for Jesus and me together. And I'm in him and he's the only mediator. Es ist nicht gesund für Jesus und mich. Und Jesus ist in mir und er ist mein Mittler. We always have this thing in our hearts. That's good, that's bad. That's good, that's bad. Und wir haben immer diese Wertung in unserem Herzen. Da ist gut, da ist schlecht. Da ist gut, da ist schlecht. If we eat from the tree of life, fellowship with Jesus. Aber wenn wir von diesem Baum des Lebens essen und diese Beziehung mit Jesus haben, und wir verstehen, dass ich keine Beziehung mit Gott haben könne, außer es ist durch Jesus. Das ist der einzige Weg. Understand that Jesus resolved everything. He's resolved salvation. He's resolved victory. He's already done it. Und verstehen, dass Jesus alles gelöst hat und alles gemacht hat. Durch ihn ist Rettung, durch ihn ist Sieg. I can't breathe without my Jesus. Und das heißt, ich kann nicht mal atmen ohne meinen Jesus. He's my life and my life giver. How can I even exist without him? Wenn er mein Leben ist und der mir Leben gibt, wie kann ich ohne ihn existieren? Once I understand this, everything in my life will change. Und wenn ich das mal verstehe, dann ändert sich alles in meinem Leben. Suddenly, I have a new focus. Und auf einmal habe ich einen neuen Fokus. I myself am removed as the mediator. Und auf einmal bin ich selber aus diesem Mittler aus dem Weg geräumt. My good works have been removed as the mediator. Und meine guten Werken sind aus dem Weg geräumt als Mittler. Prayer time has been removed as the mediator. Und meine Gebetszeit ist aus dem Weg geräumt als dieser Mittler. My fasting has been removed as the mediator. Und auch dieses Fasten ist aus dem Weg geräumt als Ersatz zum Mittler. Reinhard. Aber Reinhard, Reinhard fast anymore, you know? Dann brauche ich ja nicht mehr zu beten und zu fasten. The way we used to do it, no? Nein, nicht so, wie wir es gewöhnt sind, nein. It's not only we don't need to, we shouldn't. Und es ist nicht nur, dass wir nicht müssen, sondern nicht sollten. Should not pray and fast the way we did in the past. Wir sollten nicht so beten und fasten, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Suddenly, how does prayer change? Und auf einmal, wie ändert sich das Gebet? Our prayer is me and Jesus becoming so one that by my and Jesus' unity, I become also one with the Father. Und das Gebet ist, dass Jesus und ich so eins werden, dass durch diese Einheit ich mit eins Gott werde. Oh, I'm talking about experience. Also ich rede hier von Erfahrung. So, I'm already one with Christ. Weil ich bin ja schon eins mit Christus. Look what Paul tells us in Romans chapter 8. Aber schau, was Paulus uns sagt im Römer Kapitel 8. Talking about persecution, difficulty, hardship, problem. Er redet von Verfolgung, Problemen, Schwierigkeiten. Look how he finishes the chapter 8. Und schau, wie er dieses Kapitel 8 beendet. I'm persuaded. Ich bin überzeugt, completely, bin gewiss. total gewiss. And then he says, I'm persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Denn er sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. He did not say nothing can separate me from the love of God. Er hat nicht gesagt, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. He never said that. Er hat das nicht gesagt. He said nothing can separate me from the love of God in Christ Jesus. Sondern er hat gesagt, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. God's perfect love in me. Weil Christus ist der Mittler zwischen Gottes perfekter Liebe und mir. Do you know when Paul wrote this, he wrote this to a Roman. Und wisst ihr, als Paulus das schrieb, schrieb er dies zu den Römern. Er hat das nicht zu Juden geschrieben, sondern zu den Römern. When Paul says that neither angel nor principality can separate us from the love of God. Und wenn er da sagt, dass weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten uns trennen können, dann hatten sie das verstanden. Pagan world, there was a philosophy that was teaching this. Weil in ihrer heidnischen Kultur gab es eine Philosophie, die das lehrte. See, that there are angels and principalities that God created. Dass es Engel und Fürstentümer und Gewalten gab, die Gott erschaffen hat. And they will then connect you to God. Und dass sie sich zu ihnen zuwenden müssen und diese dann sie mit Gott in Verbindung bringen. There was a teaching that said these angels and principalities they connect you with God, but they can also separate you from God. Und da gab es eine Lehre, die sagte, diese Engel und Fürstentümer, Gewalten, die können dich mit Gott verbinden, aber auch dich von ihm trennen. So Paul made sure he made the people understand. Also Paulus verwegweiserte sich, dass er den Leuten gut erklärte. If you accept the love of God, but outside of Christ Jesus, you will not experience it. Dass wenn ihr diese Liebe Gottes akzeptiert, annimmt, aber außerhalb von Jesus, werdet ihr sie nicht erleben. Angels, principalities, they can separate you from the love of God. Weil Engel, Fürstentümer und Gewalten können euch von der Liebe Gottes trennen. Say that again. Ich will das nochmal sagen. Angels and principalities can separate you from the love of God. Engel, Fürstentümer und Gewalten können dich von der Liebe Gottes trennen. Many people who've been separated from the love of God through demons. Da gibt es viele Leute, die von der Liebe Gottes getrennt wurden durch Dämonen. Doesn't that sound confusing what I'm saying here? Wenn das ein bisschen schwierig ist zum Verstehen, aber es ist wahr. Angels, powers, demons, lies can all separate you from the love of God. Engel, Dämonen, Fürstentümer, Gewalten können dich alle von der Liebe Gottes trennen. But they cannot separate you from the love of God, which is in Christ Jesus. Aber sie können dich nicht von der Liebe Gottes durch Jesus Christus trennen. If you take Jesus out of the equation, powers, angels, principalities can separate you. Wenn du Jesus aus der Rechnung rausnimmst, dann können diese Engel, Gewalten und Fürstentümer dich trennen von der Liebe von Christus. Christ Jesus. Aber nicht von der Liebe Gottes in Christus Jesus, der Mittler. Und dann werdet ihr unzertrennbar sein. We've left the mediator out and then we wondered why we've been so often separated from the love of God. Schau, wir haben diesen Mittler ausgelassen und uns dann gewundert, wieso wir so oft von der Liebe Gottes getrennt waren. We've replaced the precious Jesus with so many other mediators and we wonder why we can't experience the love of God. Wir haben unseren kostbaren Jesus durch so viele andere Mittler ersetzt und fragen uns, wieso wir seine Liebe nicht erfahren können. You're not going to experience the love of God unless it's through the only mediator. Aber ihr werdet diese Liebe Gottes nicht erleben können, außer es sei denn durch den einzigen Mittler. Oh, people. Oh, Leute. Once you understand this. Wenn ihr das mal versteht. Here is what's gonna happen. Hier ist was passieren wird. Can you please explain this a little more? Okay, I will explain it a little more. Ich werde es ein bisschen mehr erklären. Nothing that happened at the cross will be your experience unless you experience it by faith. Nichts, was am Kreuz passiert ist, wird dein Erlebnis sein, außer du erlebst es oder du lebst es bei Glauben. But you can only experience it the way that God said we can experience it. Aber du kannst es nur so erleben, wie Gott gesagt hat, dass du es erleben sollst. Is God gonna turn from you? Wird Gott sich von dir abwenden? See? No. Nein. is God's gonna remove his love from you? Wird Gott seine Liebe von dir wegnehmen? No. Nein. But can you be separated from his love? Aber kannst du von seiner Liebe dich trennen? Ja, klar. You can walk away from his love. Du kannst von seiner Liebe weglaufen. You can lose the experiences of his love. Oder du kannst diese Erfahrung nicht mehr erleben. So how can you make sure that this experience of the love of God will never stop in your life? Also wie kannst du sicherstellen, dass dieses Erlebnis von seiner Liebe immer in deinem Leben bleiben wird? Wie? Make sure that you always stay so closely connected to the mediator, who is Jesus Christ. Stelle sicher, dass du immer ganz nahe am Mittler dran bleibst, und zwar Jesus Christus. We have tried to experience the love of God through a million mediators. Wir haben versucht, diese Liebe Gottes durch so viele Mittler zu erleben. Wir gingen in die Gemeinde. Wir haben die Bibel gelesen. Wir haben mehr gebetet. Wir haben unser Geld gegeben. Wir haben den Armen geholfen. Wir sind in Liebe gegangen. All of these things are important, but every single one of these can actually separate you from the experience of the love of God. Und all diese Dinge sind so wichtig, aber jeder einzelne dieser Dinge kann uns trennen von der Liebe Gottes, also von der Erfahrung der Liebe Gottes. He cannot separate you from the experience of the love of God is a guy called Christ Jesus. Und der einzige, der uns nicht an der Erfahrung dieser Liebe Gottes hindern wird, ist dieser Mensch Jesus Christus. Because it's not the love of God. Weil es ist nicht die Liebe Gottes. It's the love of God in Christ Jesus. Es ist die Liebe Gottes in Christus Jesus. Christ has mediated God's love for me. Und Christus ist der Mittler der Liebe Gottes zu mir. Here's what I want you to do. Und hier ist, was ich möchte, was du tust. Look at your life. I want you to make inventory. Okay. Ich möchte, dass du dein Leben anschaust und dass du ein Inventar machst. Honestly. Ganz ehrlich. You still have time today. Ich weiß nicht, ob du heute noch Zeit hast dazu, vielleicht heute Abend oder vielleicht morgen am Morgen. I want you to just sit down in a quiet place. Und ich möchte, dass du an einem ruhigen Ort sitzt and I want you to say, und du sagst, my amazing, precious, beautiful Holy Spirit, mein wunderbar, einziger, kostbaren Heiliger Geist, will you please search my heart? Kannst du bitte mein Herz sondieren, I surrender. Suchen? Ich gebe alles hin. Everything. Alles. And I want you to search my heart very, very real. Und ich möchte, dass du mein Herz gut durchsuchst, sondierst. And I want you to show me if in my heart there is anything or anyone or any attitude that I've placed as a mediator. Und ich möchte, dass du mein Herz durchsuchst und mir zeigst, ob es etwas oder eine Person oder eine Haltung gibt, die als Mittler dient, die ich als Mittler gesetzt habe. Heiliger Geist, zeig mir das. Bitte. Und dann sitzt du ruhig da. Und wenn der Heilige Geist dir sagt, ja, diese Person, ja, diese Haltung, ja, das, was du am Tun bist, und das Ding, was du in deinem Leben etabliert hast, und dann tust du das. Gott, es tut mir so leid, something, someone or an attitude in the place of Jesus Christ. Dass ich etwas, jemand oder eine Haltung an die Stelle von Jesus Christus gesetzt habe. So sorry. Es tut mir so leid. I repent. Ich kehre um. Repent means you change your mind, you turn around. Und umkehren meint ja, ja, sich umwenden, etwas, eine andere Richtung einschlagen. Lord, I'm coming back to you. Und sag, Herr, ich komme zurück zu dir. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. From now on, a partir de agora, your love will be experienced in Christ Jesus. Und von nun an werde ich diese Liebe durch Jesus Christus erfahren. My victory will be experienced in Christ Jesus. Und mein Sieg werde ich durch Jesus Christus erleben. Everything that I have, I will take it because in Jesus it has been resolved. Alles, was ich habe, werde ich nehmen, weil ich es durch Jesus Christus haben kann. And I will not put another mediator there anymore. Und ich werde keinen anderen Mittler mehr dorthin setzen. I don't think we are aware how easy it is to replace the mediator Jesus Christ. Ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, wie einfach es ist, dieser Mittler Jesus Christus zu ersetzen. You know, we call ourselves Christian. Weil wir nennen uns ja Christen. But look how many things we've placed between God and us. Aber schaut, wie viele Dinge wir zwischen Gott und uns gestellt haben. If I do this, I will be accepted. Wenn ich das tue, dann bin ich akzeptiert. No. Nein. If I put my trust in Jesus, I'm accepted. Wenn ich mein Vertrauen in Jesus setze, dann werde ich akzeptiert sein. Yes, God will do that. Wenn ich das tue, dann wird Gott das tun. Nein. Because God did this in Christ Jesus. I will respond by simple faith. Sondern weil Jesus das in Christus Jesus getan hat, kann ich mit einfachem Glauben antworten. Jika, almost daughter. Oi, Jika, quasi. Hallo, Jika. I love you so much, girl. Ich liebe dich so sehr. And Bruno and your children. Und Bruno und deine Kinder. We miss you. You need to come here and hang out. Und wir vermissen euch. Ihr müsst hierher kommen. Wir können Zeit zusammen verbringen. Nice meal. Ihr kommt hierher und ich werde euch bekochen. So, look. Also schaut. If we can understand. Wenn wir das verstehen können. That we constantly have to search our hearts and let the Holy Spirit do this. Dass wir immer unsere Herzen suchen müssen und den Heiligen Geist lassen, dass er das tut. All the time, go over our lives and make inventory. Und immer wieder über unsere Leben gehen und ein Inventar machen. And look, if something, someone has slipped between God and me. Und Ausschau zu halten, um zu sehen, ob etwas oder jemand oder Haltung zwischen Gott und mich gekommen ist. And then we quickly repent. Und dann kehren wir um. Do you know what's going to be the result? Und wisst ihr, was das Resultat sein wird? Your heart will explode with such great joy that sometimes you will think your body physically cannot take it anymore. Dein Herz wird mit solch einer Freude explodieren, dass du manchmal denkst, dein Herz kann es nicht mehr aushalten. Yes, honestly. Wirklich. I've experienced heaven on earth so many times. Ich habe schon so viele Male Himmel auf Erden erlebt. Experienced something that sometimes I said, Lord, can you? Turn the joy down a little bit. I'm not sure my heart is going to stop. Und manchmal erlebe ich diese Freude so sehr, dass ich sagte, Gott, kannst du bitte ein bisschen das Volumen runterschalten? Ich verplatze fast. Sometimes I sit in the office and I just have to let a little bit out. I'm trying to be careful not to Und manchmal sitze ich in meinem Büro und muss ein bisschen was rauslassen, aber ich kontrolliere mich, weil ich möchte nicht Daniel stören. Jesus. Oder manchmal muss ich meine Arbeit unterbrechen und sage, Jesus. It can hardly contain it. Weil mein Herz das fast nicht fassen kann. Once you eat from the tree of life and not from the tree of the knowledge of good and evil, you will have experiences that are indescribable. Und wenn du mal von diesem Baum des Lebens isst und nicht vom Baum des Erkenntnis vom Guten und Bösen, dann wirst du erfahren, was das Recht wirklich bedeutet. Once you understand that there's only one mediator and it's not your prayer. It's not trying to convince God, it's not your, anything you do, it's a person. Und wenn du mal verstehst, dass es nur einen Mittler gibt und dass nicht dein Gebet, dein Fasten oder irgendetwas, was du tust, ist, sondern eine Person, Jesus Christus. Once, as soon as anything else tried to mediate, you quickly repent and turn back to Jesus. Und dann, wenn etwas kommt und sich als Mittler dazwischenstellen will, dann kannst du schnell umkehren und sofort das rausschmeißen. You will begin to live like that. Dann wirst du anfangen, so zu leben. It has to become a lifelong journey. Es muss eine lebenslange Reise werden. Jean comes in at 20 to late and says good morning. Jean kommt rein, ein bisschen spät und sagt guten Tag. Play tennis with me, buddy. Hey, du musst ein bisschen früher ins Bett gehen und dann Tennis It's mit like mir spielen. Ich fühle, er ist wie ein Sohn für mich. One of the most wonderful things to do is to sit in the pool at night with Jean. Und eines der schönsten Dinge, die ich tun kann, ist am Abend mit dem Impuls zu sitzen. I can learn so much from this young man. Ich kann so viel von diesem jungen Mann lernen. It's such an honor to walk with guys like him. Es ist so eine Ehre, mit jungen Männern wie ihm zu laufen. Ich mag diesen Holy Spirit, Jungen. We just thank you. Heiliger Geist, wir danken dir. Thank you. Wir danken dir. Hey, you're painting Jesus very beautiful before our eyes. Und wieder mal malst du uns Jesus so wunderschön vor unseren Augen. Once again, we realize that prayer is not our mediator, Jesus is. Und wieder mal erkennen wir, dass Gebet nicht unser Mittler ist, sondern Jesus. Once we understand that prayer has the purpose so that the true mediator can be seen and known. Und wenn wir mal verstehen, dass das Gebet einfach zum Ziel hat, dass wir diesen wahren Mittler erkennen können. Thank you, Father. Und wir danken dir, Vater. And you've sent Jesus and you didn't leave us to solve our problems by ourselves. Dass du Jesus gesandt hast und uns nicht unseren eigenen Problemen überlassen hast. Spend some time right now and tell God you thank him for Jesus. Und verbringe ein bisschen Zeit und sage Gott, wie du dankbar für Jesus bist. Wherever you are, just thank him for Jesus. Wo auch immer du bist, danke ihm einfach für diesen Jesus. First thing of appropriating faith that we do is we say thank you. Und das Erste, was wir tun können im Nehmen dem Glauben, ist einfach Danke zu sagen. Thank you, Father, for Jesus. Danke, Vater, für Jesus. Thank you that you had such an incredible, amazing idea and plan. Danke, weil du so einen wunderbaren, einzigartigen Plan und Idee hattest. You didn't send prayer to solve our problems. Du hast nicht Gebet gesendet, um unsere Probleme zu lösen. You didn't send ideas and strategies to solve our problems. Du hast keine Ideen oder Strategien gesendet, um unsere Probleme zu lösen. You didn't send us a plan and rules and regulations to follow to solve the problems. Du hast uns keinen Plan oder Gesetze oder Regeln gesendet, um unsere Probleme zu lösen. You sent us a mediator, your only beloved son. Aber du hast uns als Mittler deinen einzigen geliebten Sohn gesendet. So give us the church that we have put something else or someone else between you and us. Herr, vergib uns als Gemeinde, dass wir etwas oder jemand anders zwischen dich und mich gesetzt haben. Father, it's our deep heart's desire this morning. Und es ist unser tiefer Herzenswunsch diesen Morgen. That in the Church of Jesus Christ, every mediator will be removed. Dass in der Gemeinde von Jesus Christus jeder Mittler weggemacht wird. Whether it be person or doctrine or liturgy or things. Ob es eine Person, Liturgie oder jemand ist. Father, we know that you're a jealous God. Und wir wissen, dass du ein eifersüchtiger Gott bist. You want your people for yourself. Du willst deine Leute für dich selber. So Lord, I pray that your jealousy will be seen in your church. Und ich bete, dass deine Eifersucht in der Gemeinde gesehen werden kann. Your jealousy that is motivated by pure love. Yeah? Weil deine Eifersucht ist bei reiner Liebe motiviert. Not a selfish jealousy. Und nicht eine eigennützige Eifersucht. In your jealousy, will you call your people back to yourself? Aber kannst du in deiner Eifersucht deine Leute zu dir zurückrufen? Through our precious and beloved Jesus Christ. Durch unseren geliebten und kostbaren Jesus Christus. Jesus, the Lion of Judah, will you roar loud in the church? Oh Jesus, du Löwe von Juda, kannst du in deiner Gemeinde brüllen? Oh Jesus, the beloved bridegroom, will you kiss your bride away? Oh Jesus, du geliebter Bräutigam, kannst du deine Braut wachküssen? That she will once again understand, dass sie wieder verstehen kann, that it's all about you. Dass es alles um dich geht. And you and the Father are one. Und du bist der Vater. Du und der Vater sind eins. The Father. Und durch dich und der Vater sind wir alle eins. And this unity, the church will be the real power that she's supposed to be. Und in dieser Einheit wird die Gemeinde aufstehen mit dieser richtigen Kraft. Cry the desperation of our heart. Und das ist der Schrei unseres Herzens. So, our beloved Jesus. Unser geliebten Jesus. Thank you, Jesus. Danke, danke, danke, Jesus. Thank you, Jesus. Du bist genug, danke, Jesus. All we need. Thank you, Jesus. Du bist alles, was wir brauchen, danke, Jesus. You are our healing. Du bist unsere Heilung. You are our provision. Du bist unsere Versorgung. You are our peace. Du bist unser Frieden. You are everything. Du bist alles. We don't want to have any other mediator. Wir wollen keinen anderen Mittler haben. Right now I see stomach ulcers disappear. Und jetzt sehe ich gerade Knoten im Magen, die verschwinden. Stomachs in this very moment. Und der Heilige Geist ist gerade am Magen heilen, jetzt gerade. Hands on the stomach and receive. Und halte deine Hände auf den Magen und empfange. Somebody has a tumor and it's a cancerous tumor. It's either in the stomach or in the intestines. Und jemand hat einen Tumor im Magen oder in den Innereien. And I see the Holy Spirit just burning it away. Und ich sehe, wie der Heilige Geist diese wegbrennt jetzt gerade. Hand up, be healed. Und setze deine Hände dorthin und sei geheilt. Sei total geheilt. Holy Spirit, I thank you, I thank you, I thank you. Heiliger Geist, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. I see written before my eyes of my heart infections. Und ich sehe jetzt gerade, wie vor meinen inneren Augen das Wort Infektion steht. Inflammation. Und Entzündung. Removing infections and inflammation. Und der Heilige Geist nimmt jetzt gerade Infektionen und Entzündungen weg. There's somebody who's taken antibiotics for a long time. Und da ist jemand, der schon ganz lange Antibiotika zu sich nimmt. And it did not resolve your problem with inflammation. Aber es hat sich nicht gelöst, diese Entzündung ist nicht gegangen. Almost like you're almost like kind of already addicted to antibiotics. Und es ist wie wenn du schon nach diesen Antibiotika süchtig bist. These inflammations keep coming. Weil diese Entzündung immer wieder zurückkommt. Und mein übernatürliches Antibiotika wird das alles jetzt gerade lösen. Und es wird sich jetzt gerade lösen. Just relax and surrender this to the Lord. Also entspanne dich und gebe das dem Herrn hin. My inflammations and infections to disappear now in the people who are watching. Und Herr, ich befehle jetzt, dass alle Infektionen und Entzündung verschwindet jetzt gerade. I see a little child. Und ich sehe ein kleines Kind. That doesn't eat and it's a huge concern. Das nicht isst und das macht dir ganz große Sorgen. It's very little. Es ist ganz ein kleines Kind. Yeah. And you're trying to breastfeed it, but it doesn't work. Und du versuchst es zu stillen, aber es funktioniert nicht. And you're very, very concerned. Und du brauchst dir große Sorgen. The Lord is saying, relax. Aber der Herr sagt, entspanne dich. Just relax. Entspanne dich. You've put your stress of your own heart through your own milk into the baby. Du hast diesen Stress von deinem eigenen Herz durch die Milch auf dein Baby gelegt. And the Lord is saying, I want you to relax. Und der Herr sagt, ich möchte, dass du dich entspannst. I want you to rest in my goodness. Ich möchte, dass du dich in meiner Güte entspannst. Open your hands of the stress that you're holding on. Und ich möchte, dass du deine Hände öffnest und diesen Stress loslässt. Let it go and put it into my hand. Und lass es gehen und leg es in meine Hände. And you will see how your child will drink again. Und du wirst sehen, wie dein Kind schnell wieder trinkt. And you will be well. Und dir wird es auch gut gehen. Be so completely well. Und es wird auch dir gut gehen und dem Kind gut gehen. Somebody do my kindness. Und das wird ein großes Zeugnis sein für meine Güte. Guys, throughout this day, so Leute, heute durch den ganzen Tag, here is what you need to do. Hier ist, was ihr tun müsst. You keep saying thank you. Thank you, my Jesus, that nothing can separate me from you except me myself. Sagt immer wieder, danke Jesus, dass mich nichts von dir trennen kann, außer ich mich selber. And I'll separate myself. Und ich werde mich nicht mehr trennen von dir. I'm gonna stay focused to you. Sondern ich werde meinen Fokus auf dich richten. Well, I want you to go through the day today. Und ich möchte, dass du durch den Tag hindurch gehst heute. Thank you, Jesus. Und einfach sagst, danke Jesus. When things don't go the way they go, say, thank you, Jesus. Und wenn die Dinge nicht so gehen, wie du möchtest, sag einfach, danke Jesus. Like you to make a radical decision. Und ich möchte, dass ihr eine radikale Entscheidung trefft. Everything that you've already thought you're going to ask God to fix today. Alles, was ihr schon gedacht habt, dass ihr Gott bittet werdet, es zu Don't do it. Machen, zu flicken, macht das nicht. Sondern sagt einfach Danke, Spend Jesus. One entire day saying, Thank you, Jesus. Einfach einen ganzen Tag sagt Danke, Look Jesus. The mediator. Und weil er ist der Mittler, schaut auf you ihn. And the Father will be one. Und durch diesen Mittler werdet ihr und der Vater eins sein. Know this is going to be hard for a lot of you people. Und ich weiß, für viele von euch wird das sehr schwierig sein. Weil ihr schon eine ganze Liste habt, mit was er alles zurechtbiegen sollte. Aber wie ist das für euch gegangen die letzten paar Jahre? Es hat einfach ganz viel Stress bewirkt. Und es hat eine Distanz zwischen dir und Gott gemacht. Weil du hast einen anderen Mittler dazwischen gestellt, und zwar deine Art und Weise, wie du betest. Also mach mal einen Test. Forget all your theology. Und vergiss deine ganze Theologie. Only for one day. Einfach für einen Tag. Yeah. Do a test. Und mach einen Test. Versuch es mal. Day long you say, Thank you, Jesus. Und sag den ganzen Tag Danke, Jesus. Whenever you're tempted to look at your problems, you simply say, Thank you, Jesus. Und wenn du deinen Blick auf deine Probleme richten willst, sage einfach Danke, Jesus. You're the only mediator. Thank you, Jesus. Du bist der einzige Mittler. Danke, Jesus. Jesus for you. Danke, Jesus, für wer du bist. Stress to grab your heart. Wenn Stress versucht, dein Herz zu ergreifen, you can make a decision and say, Thank you, Jesus. So, mach sofort eine Entscheidung und sag Danke, Jesus. So, thank you, Jesus. Danke, Jesus. You do this for the next 24 hours. Und das machst du die nächsten 24 Stunden. You're gonna send us your amazing testimony. Und dann könnt ihr uns eure wunderbaren Zeugnisse schicken. Thank you for the mediator. Danke, danke für diesen Mittler. Thank you, God, that it didn't send a clever plan, but sent a good person. Und wir können Gott Danke sagen, dass er nicht ein gescheiter Plan geschickt hat, sondern eine Person. Thank you. Danke. God, do you know recently a pastor came to me? Und wisst ihr, vor kurzem ist ein Pastor zu mir gekommen. He said to me personally. Und er hat mir gesagt, mir persönlich. The higher level pastor that I walked with. Er hat gesagt, dass der Pastor, der über ihm war, mit dem er zusammen unterwegs war. Da hat ihm Gott gesagt, you have committed idolatry. Dass er Götzendienst betrieben that hat. Pastor was your idol. Weil dieser Vorgesetzte, dieser andere Pastor, war sein Idol. Und wenn ich herausfinde, your idol, dass ich euer Idol bin, that you made me your mediator, und dass ihr mich euer Mittler gemacht nice habt, can be angry. Dann werdet ihr sehen, dass dieser liebe Reinhard auch anders sein you kann. Will see that the nice guy is not going to be nice anymore. Und dann werdet ihr sehen, dass dieser nette Mann nicht mehr so nett sein wird. Weil setz mich nicht an diesen Ort. Weil nur einer verdient diese Position. Also den ganzen Tag hindurch. Geh herum und sage Danke, Jesus. Und dann wirst du eine wunderbare Erfahrung haben. Danke. Danke vielmals. Und wir sehen euch schon bald.